Ich ziehe den Sitz hinüber zum Geländer, reiße die Polster heraus. Ich weiß, dass sie viel zu schwer sind, um zu schwimmen. Ein paar Versuche und der Schaumstoff wird lose und treibt davon. Ich halte die leere Plastikschale in der Hand, die fast ohne mein Zutun schwimmt, wenn ich es richtig anstelle. Einen Moment harre ich noch auf dem Geländer aus, rieche an meiner Haut, die nach Industrie stinkt, nach Chemie. Dann manövriere ich den Sitz wie ein Boot vor mir her, schiebe abwechselnd mit der einen Hand, dann mit der anderen. Ich merke, dass ich gegen die Strömung des alten Bachbetts nur langsam vorankomme und nehme einen anderen Weg, auch auf das Risiko hin, dass ich nicht weiß, was unter der Wasseroberfläche lauert. Verkehrsschilder und Laternenmasten sind gute Orientierungen. Ein Zug rechts, ein Zug links, schieben und ziehen. Ich weiß nicht, wie lange ich schon unterwegs bin. Mir kommt es so vor, als wären Tage vergangen. Die Stadt gleitet still an mir vorbei. Ich halte auf den rechten Talhang zu, 300 Meter noch, schätze ich. 6 Bahnen in dem Bad, wo ich schwimmen lernte, eine lächerlich kurze Strecke. Ich drehe den Kopf, versuche die Kirchturmuhr auszumachen, aber ich brauche alle Aufmerksamkeit für den Sitz, der nur in einer bestimmten Position schwimmt, sonst wiegen die Metallstreben zu schwer. Immer wieder lasse ich die Füße vorsichtig absinken, in der Hoffnung, vielleicht auf Grund zu treffen. Aber meine Bahn scheint bodenlos, bis ich endlich den Lauf der Straße wieder erkenne, die hoch Richtung Dorf führt. Ich fange an zu zählen, um ein Gefühl für die Zeit und für die Strecke zu bekommen, aber ich kann nicht zählen und mich gleichzeitig auf den Sitz konzentrieren. Mein Blickfeld ist auf ein Minimum geschrumpft. 2 schrumpelige Hände, der Sitz und Wasser, dass ich fast erschrecke, als meine Beine auf etwas treffen. Ich habe nicht mehr die Kraft, um darüber nachzudenken, was es ist, ob ich mir wehtun werde. Ich ziehe die Beine kurz zum Körper, dann strecke ich sie langsam senkrecht nach unten aus. Es dauert einen Moment, bis ich merke, dass ich stehen kann. Ich schiebe den Sitz vor mir her, wie Kinder ihre Schiffchen im Meer dirigieren. Dann hebe ich ihn heraus, reiße ihn empor wie ein Pokal. Ich schüttle das Wasser von mir ab, so gut es geht, mache die Dose mit den Himbeeren auf und zerdrücke langsam eine nach der anderen zwischen Gaumen und Zunge. Ich versuche mich daran zu erinnern, was ich Christina in meinem Brief geschrieben habe. Neben mir der Kindersitz, obwohl er kaum etwas wiegt, ist er mir schwer geworden, die letzten Meter zum Fußballfeld hinauf. Ich sitze im Anstoßkreis, die Arme nach hinten gestreckt, den Kopf in den Nacken gelegt. Ich stinke nach Heizöl aus den Tanks, die sich gelöst haben, nach Elbschlamm, nach dem alten Dreck der tschechischen Fabriken. So roch Christina gestern, als sie heimkam. Das ganze Tal ist ausgelöscht, alles fortgetragen, aufgelöst, zerfallen. Mir hat die Flut Christina zurückgespült. Aber was ich mit dem Sitz soll, weiß ich nicht. Reste von Futter hängen an den Seiten. Die bunten Aufkleber der Kleinen sind kaum noch zu erkennen. Ich stelle mir vor, wie mich jemand aus dem Hubschrauber hat sehen müssen. Ein seltsames Wesen, das sich hinab ins Wasser stürzt. Ein wütender Winzling auf der Suche nach etwas, das außer Sicht ist. Verschwunden, ohne Wert. Ich hebe den Sitz auf, trage ihn mit beiden Händen vor mir her über den Rasen. Hinter mir die ganze Karawane von Gestalten, die zu mir gehören. Im Gebüsch hinter dem Clubheim lasse ich ihn wieder untergehen. Lasse ein Stück von dem untergehen, der ich war. Christina pflückt die letzten Himbeeren. Sie schwitzt leicht, ihre Arme und Beine glänzen. Die Kleine spielt mit Vitos Tieren im Sand. Ich gehe mit Christina hoch ins dritte Zimmer, zeige ihr Tisch und Stuhl und Matratze. Ich weiß nicht, ob diese wenigen nackten Dinge als Erklärung taugen, warum wir drei hier sind. Aber der Himmel ist es nicht und die Apfelbäume sind es auch nicht. Ich ziehe Christina hinüber in unser Zimmer, öffne meine Seite des Schranks und zeige ihr den Karton mit allen Dingen darin. Ich mustere Christina von der Seite, sehe den Schweiß glänzen in ihrer Halsbeuge, in den Grübchen entlang der Schlüsselbeine. Das ist es, was übrig ist von der Zeit hier. Der zu Staub zerfallene Tabak, die Murmeln, die Kiefern zapfen. Nicht schwer zu wissen, was diese Dinge bedeuten. Nimm du sie, sage ich zu Christina. Sie schüttelt den Kopf. Bitte, sage ich. Wir gehen zurück in den Garten. Die Kleine liegt auf dem Bauch im Sand, schaut über die Landschaft, die sie gebaut hat. Christina und ich gehen in den hintersten Winkel des Gartens, dort, wo man aufs Riff blickt. Ich greife den Spaten, den ich an den Aprikosenbaum gelehnt habe, steche das Gras aus, fange an zu graben. Ich stoße das Blatt fest in die Erde, lehne mich mit dem ganzen Gewicht auf den Rand. Wie dunkel die Erde an dieser Stelle ist. Christina schaut in den Karton und manchmal zu mir. Ich suche fieberhaft nach einem Satz, aber wie kann das gehen, dass man diese Dinge aufhebt? Wie mir die Geburt der Kleinen nicht gereicht hat, wie wir immer noch nicht geheiratet haben, wie wir jetzt in diesem Kaff sitzen, in einem Wurmfortsatz wie früher, obwohl die Straße durchgehend ist, wie ich Christina und die Kleine schonen wollte und das Schweigen sich gebläht hat, bis ich niemanden mehr erkennen konnte. Dann ist das Loch groß genug. Die Kleine kommt gerannt, um zu schauen, was wir tun. Christina beugt sich hinunter zu ihr, lässt sie in den Karton schauen. Ich sage, das sind alte Sachen, ich brauche sie nicht mehr. Die Kleine zieht die Stirn in Falten und folgt Christinas Bewegungen, wie sie den Karton ins Loch senkt, ein wenig Erde beiseite schiebt, damit die Schachtel tiefer rutschen kann. Zum Schluss senke ich den Deckel darauf. »Aber die Kiefernzapfen waren schön«, sagt die Kleine. »Vielleicht wächst ein Baum daraus«, sage ich. »Aber ich weiß nicht, ob das gehen kann, so alt wie der Zapfen ist.« Ich schaufele so viel Erde wie möglich zurück, ziehe sie glatt und setze das Stück Gras wieder ein. Erstaunlich, wie alles passt, wie alles sich fügt. Christina tritt das Stück mit den Füßen fest. Den letzten Rest Erde verteile ich in der Hecke. »Fertig?«, fragt die Kleine, wie um zu wissen, dass es nichts mehr zu verpassen gibt. »Fertig«, sage ich. Die Kleine rennt zum Sandkasten zurück, Christinas Brustkorb hebt und senkt sich. »Es tut mir leid«, sage ich. Ein Kribbeln steigt mir in die Hände beim Gedanken, dass ich immer noch nicht weiß, wo Vito ist. »Nein«, sage ich, »es geht uns gut.« Ich höre Mutter atmen am anderen Ende. »Du weißt doch, wir sind auf dem Berg.« »Ach ja«, sagt Mutter, als würde sie sich gerade in diesem Moment daran erinnern, wie diese Gegend aussieht. Dass ich mir Sorgen um sie machen könnte, kommt ihr nicht in den Sinn. »Papalapap«, sagt sie, »das Wasser geht mich nichts an.« »Jan«, rufe ich, »Jan!« Wenn ich nicht der wäre, der ich bin, würde ich in die Luft springen. Jans Auto ist vollgeladen mit Essen. Einen Fernseher hat er mitgebracht und Spielzeug für die Kleine. Auch Brigitte ist gekommen. Ich räume das Auto aus, schaue in die Nachbarschaft, ob uns jemand sieht. Schnell bringe ich die Körbe mit den Äpfeln weg, die Konserven, die Marmelade, die Pilze. Als wir den Küchentisch unter die Bäume tragen, taucht die Batikfrau auf. Sie stemmt die Hände in die Hüften und schaut über das Gartentor, aber wir sagen nichts. Wir lassen sie stehen, auch wenn sie versucht, sich groß zu machen. Als wir den Tisch gedeckt haben, wendet sie sich ab. Sie stapft davon, hält den Kopf ein wenig zur Seite, als würde sie hoffen, dass wir ihr etwas nachrufen. In einem Winkel der Speisekammer finde ich unser Zelt. Stelle es neben den Sandkasten. Die Kleine holt ihre Isomatte, den Schlafsack, Kissen und Plüschtiere. Auch Christina bringt ihre Sachen. Irgendwann geben es Brigitte und Jan auf, sich dagegen zu wehren, dass ich ihnen das Schlafzimmer überlassen will. Mein Lieber, sagt Jan. Es sind Wolken aufgekommen, aber wenn es anfangen sollte zu regnen, haben wir das Haus im Rücken. Ein paar Schritte und schon wären wir drin. Hundegebell klingt herüber. Ich sitze neben Christina, uns gegenüber Brigitte und Jan, die Kleine als Königin an der Stirnseite, auf einem Sessel, den wir mit Kissen erhöht haben. Christina lehnt unter den Tisch ihr Knie gegen meines. Ich spähe über den Gartenzaun, denke, dass jemand hinter den Büschen vorbeigeht, kann aber niemanden entdecken. Als ich mich das nächste Mal mit einem Apfelschnitz zur Kleinen hinüberbeuge, ist sie eingeschlafen, ihr Kopf auf den Tisch gesunken. Als wir gegessen haben, tröpfelt es ein wenig. Zwischen den Wolken erscheint ein milchiger Mond. Und würde er nicht dort stehen, hätten wir noch nicht einmal begriffen, dass es ein Wolkenloch ist, auf das wir schauen. So Ton in Ton ist jetzt alles blau. Wir wünschen uns eine gute Nacht. Brigitte und Jan winken uns von der Schwelle zu. Zwei scharfe Silhouetten gegen das Flurlicht. Dann ziehen sie die Tür unseres Hauses ins Schloss. Die helle Bahn über dem Rasen verlischt. Ich sehe Christinas Beine weiß im Dämmerlicht, als sie hinein zur Kleinen kriecht. Einen Moment stehe ich noch unter den Bäumen. Da kommt er wieder, der Dorfwind. Hat uns alle hier gefunden. Ich ziehe die Jeans aus. Die Luft fließt mir kühl um die Beine. Ich ziehe den Reißverschluss des Zeltes zu. Nur oben lasse ich einen Spalt offen, damit unser Atem hinein und hinaus kann. Christina ist in ihren Schlafsack gekrochen, hat ihn aber offen gelassen. Sie tastet mit einem Fuß nach mir. Jetzt könnte ich fragen. Jetzt könnten wir die Himmelsschlüssel zurücklassen. Und Christina würde mir etwas über das Haus erzählen, wo sie aufgewachsen ist. Aber ich tue es nicht. Ich klemme nur Christinas Fuß sanft zwischen meine Beine, spüre ihre Knöchel, spüre das Blut pochen in den Adern auf dem Fußrücken und denke mir eine Geschichte dazu. Eine, die Jan etwas taugen würde. Eine, die uns allen hier etwas taugen würde. Ich weiß noch nicht, wie sie gehen soll, aber sie würde vom Weglaufen handeln. Alle kämen wir vor, Christina, Vito, ich, unsere Eltern, die Leute im Dorf, die Glatzen. Uns geht es allen gleich, nur jedem auf seine Weise. Es beginnt wieder zu regnen. Die Tropfen sind ganz nah auf der Zeltplane. Christinas Atem geht regelmäßig. Auch die Kleine schläft tief. Ich bin im Innern des Regens. Ich bin tief in einem Tropfen. Die Welt außen schillernd verzerrt. So ist es im Traum umherzugehen. Alles ist jetzt und zugleich. Vater fährt auf seinem Fahrrad durch fliegende Schauer. Mutter lackiert sich die Fingernägel mit Wasser. Vito gießt sich selbst. Er hat ausgetrieben. Sein Bein ist ihm wieder gewachsen. Die Kleine ist Zirkusdirektorin in einem schillernden Kleid. Ihre Holztiere springen von Podest zu Podest. Christina und ich sitzen im Publikum und klatschen. 4 Tage sind vergangen, seit das Wasser gekommen ist. Immer noch ist die Elbe am Steigen. Weiter unten sind aus der Oper die Kleider weggeschwommen. »Schaut euch das an«, hat Jan gerufen. So haben sich die Kostüme auf den Weg gemacht, die Reifröcke, Tütüs, Negligés, alles hat der Fluss genommen und mit sich getragen. Wie die Elbe sich um die Kleider kümmern kann, wird sie Vitos Werkstatt ausgeräumt haben. Nur die Werkbänke geblieben, die Drehmaschinen, Schraubstöcke. Aber was heißt das schon, geblieben? Wie Säure ist das Wasser. Selbst wenn es nur träge strudelt, löst es die Dinge auf, frisst sie auf, zerbricht sie. Wie muss das sein, mit nur einem Bein in diesem Wasser zu schwimmen? Christina ruft nach mir, und ich werde klein und still, weil am Ende sie es ist, die mich auf den Weg schickt. Ich setze mich zu Jan ins Auto. Wir fahren über die Dörfer. An der brüchigen Einfassung für die Rüben biegen wir ein zwischen die Felder. »Endlich mal was los«, sagt Jan. Wir haben die Fenster offen. Ich schnuppere an der Luft und weiß nicht, ob es wirklich nach Wasser riecht, nach Feuchte und Flut aus dem Tal herauf oder ob ich mir alles einbilde. »Hier habe ich eine Geschichte für dich«, sagt Jan. »Das Mädchen, das oben in der Festungsküche die Bohnen geschnippelt hat und die Möhren, die musste einmal bei einem Fest als Bedienung aushelfen. Ein Prinz verliebte sich unsterblich in sie, aber sie hatte Angst, rannte weg und verlor ihren Schuh.« »Nicht diesen Blödsinn«, sage ich zu Jan. »Für den Blödsinn bist du zuständig.« »Ja«, erwidere ich, »das ist ganz was Neues. Vielen Dank dafür.« Sag Christina, dass ihr ganz neu anfangt. Dazu ist das Wasser gut, ist eh alles weg. »Nicht diesen Blödsinn«, sag ich zu Jan, »nicht dieses große Gerede.« Unsere Höhle ist leer. Fußspuren überall, auch der Abdruck von Isomatten und Schlafsäcken. »Gehen wir«, sagt Jan. »Aber ich kann nicht«, krieche nochmals ans Ende unseres alten Unterschlupfs, habe das Gefühl, dass es nach ungarischer Salami riecht und Bier, aber finde nur den Unterschlupf eines Siebenschläfers, einige Federn und Gewerk. Ich robbe aus der Höhle, steige die Rinne daneben hinauf, bis ich auf dem Plateau stehe. Ein Meer aus Farn, eine andere Flut. »Vito«, rufe ich so laut ich kann, und noch einmal. »Vito«. Ich lehne mich an einen Stamm, schreie mit aller Kraft. »Kommandant! Kommandant!« scheinen die Kiefern zu rauschen. An der Westspitze des Plateaus steht Vito und winkt. Selbst wenn ich die Augen zusammenkneife und mir mit der Hand übers Gesicht fahre, verschwindet seine Silhouette nicht. Ich springe über Wurzeln und Steine, auch Vito kommt auf mich zu. Er hat sich zwei Taschen um den Hals gehängt. »Warum bist du nicht gekommen?« Wir sind jetzt alle zu Hause. Vito ist sofort in sein Zimmer zurückgekrochen. Er ist mit dem Auto gerade noch davongekommen. Wir haben es unterhalb der Höhle stehen gelassen, sind mit Jans Auto zurückgefahren. Ich schaue auf meine Hände, die alles, was sie berührten, in Verschwinden verwandelt haben. Aber jetzt ist das Haus voll und ich weiß nicht weiter. Die anderen sind längst schlafen gegangen. Die Kleine liegt im Zelt, ich sitze draußen mit Christina am Tisch. »Wir müssen funktionieren«, sagt sie. »Solange das Wasser da ist, müssen wir funktionieren.« »Aber ich will wissen, was passiert, wenn das Wasser weg ist.« Ich schaue Christina an, wie wenn man ein Wort tausendmal vor sich hinspricht, bis es einem fremd erscheint, sehe ich eine andere Christina. Schmerzhaft nah ist sie mir, als hätte ich ihr die ganze Zeit wehgetan, ohne auch nur die geringste Notiz davon zu nehmen, weil ich sie für die Christina hielt, die sie nur in meinen Augen war. Die Flut hat sie mir zurückgebracht. Jetzt kann das Wasser steigen und steigen, dann bleiben auch wir zusammen. Christina kommt zu mir herüber, setzt sich auf meinen Schoß, legt den Kopf auf meine Schulter. Ich lasse den Blick leer werden, aber dann sehe ich jemanden auf der Straße vorbeigehen, eher langsam, als suchte er etwas. Auch Christina löst sich von mir, kriecht hinein zur Kleinen, weil sie es ist, auf die wir aufpassen müssen. Aber oben im Haus schläft Vito. Er ist da, wie er immer da war. Es wird langsam hell. Ich weiß nicht, ob ich die ganze Nacht wach war, aber es fühlt sich so an. Ich lege der Kleinen eines von Vitos Tieren in die Hand. Ihre Finger schließen sich im Schlaf. Christina ist an den Rand gerutscht. Ihr Rücken lehnt an der Plane, dass Innen- und Außenzelt sich berühren. Ich sehe unseren Atem, der über Nacht kondensiert ist. Ich schaue auf den feuchten Film wie auf die Karte eines nie gesehenen Landes. Kurz drifte ich weg, bis unsere Haustür klappt. Jemand läuft durch den Garten. Ich höre die winzige Synkope im Gang. Ich spähe zwischen den Büschen hindurch, bis ich sicher bin, dass Vito mich nicht mehr sehen kann. Dann trete ich hinaus auf die Straße. Ich schaue nach links und nach rechts. Vito kann nur in Richtung Felder gegangen sein. Die Häuser werfen die ersten langen Schatten. Ich wundere mich, dass auf der Frontscheibe von Jans Auto ein Schmetterling sitzt. Langsam gehe ich näher heran, um ihn nicht zu verscheuchen. Unter dem rechten Scheibenwischer steckt ein Zettel. Unmöglich, dass Jan hier jemand kennt. Das Papier ist groß kariert wie die Bögen früher in der Schule, als wir Zahlen schreiben lernten. In Druckschrift stehen säuberlich, in jedes Rechteck eingefüllt, zwei Zeilen untereinander. Was macht der Tscheche hier? Er ist schuld. Die ganze Zeit, die ich Vito jetzt schon folge, halte ich den Zettel in den Fingern. Erst habe ich ihn zusammengeknüllt, dann wieder glatt gestrichen. Als erste ist mir die Batikfrau eingefallen, aber sie hat sich mit der Schiebermütze unterhalten und mit wem sich die Schiebermütze alles unterhält, das weiß ich nicht. Ich balle eine Faust und spucke in den Sand. Nichts weiß ich, alles schwebt. Und stinken tut es auch. Gerade so, dass man es riecht und dann wieder nicht. So machen sie das hier. Nichts und niemanden bekommt man zu fassen. Und würde ich fragen, dann käme bestenfalls Schweigen zurück, aber viel eher ein Lachen. Ich denke an das Obst, das ich manchmal auf der Steinsäule gefunden habe. Ein Scherz ist es gewesen und nicht mehr. Vito geht erstaunlich schnell. Mittlerweile ist die Sonne über dem Wald gestiegen. Der Weg ist ein flirrender Teppich von Lichtflecken und Schatten. Wenn ich aus einem Baumschatten heraus wieder ins Helle trete, dann bin ich einen Moment geblendet. Vitos Gestalt vor mir verschwindet und flammt wieder auf, dass ich an den unruhigen Flug der Glühwürmchen denke, die in den Böschungen aufscheinen und verlöschen. Ich denke an die Dinge, die ich weiß über Vito. Meistenteils ist es dunkel, nur manchmal ein kurzes Glimmen. Ich trete fest auf. Der Splitt des Forstwegs knirscht. Ein paar Schritte genügen und Vito dreht sich um. »Kann ja nicht anders sein«, sagte er. »Ich habe mir Sorgen gemacht«, erwidere ich. »Das habe ich auch«, sagt Vito. »Ist aber nichts mehr da, um das man sich Sorgen machen kann.« Fast scheint Vito zu lächeln, aber seine Augen sind müde. »Und ich wollte durch die Wälder mit dir«, sage ich und weiß nicht, ob Vito seufzt oder kurz auflacht. »Ich habe fast keine Schulden mehr gehabt«, sagt er. »Du bist schlauer gewesen, mit dem Haus der Kosel auf dem Berg«, sagt Vito. »Zufall«, erwidere ich. »Jetzt setz dich endlich hin«, sagt er und zeigt neben sich. Er zieht eine Schachtel Zigaretten aus der Hosentasche. Endlich schaffen wir es mal, eine zusammen zu rauchen. Hat eine Weile gedauert. Aber ich rauche nicht. Dann machst du es jetzt. Ist ein guter Zeitpunkt, findest du nicht? Hier, nach all den Jahren, eine zu rauchen, jetzt, wo alles untergegangen ist, ist Platz für was Neues. Vito steckt sich eine Zigarette in den Mund, reißt ein Streichholz an und nimmt ein paar Züge. Der Rauch steigt langsam. Es ist absolut windstill. »Hier«, sagt er und hält mir die Schachtel hin. Ich fingere nervös eine Zigarette heraus. Vito zündet ein Streichholz an und beugt sich zu mir herüber, als die Verschwörer von damals. Ich nehme einen vorsichtigen Zug, halte die Luft im Mund. Erst beim zweiten Versuch lasse ich sie in die Lunge hinabgleiten. Mir schnürt sich die Kehle zu, als hätte ich einen heißen Strick um den Hals. »Atmen«, sagt Vito und grinst. Ich atme aus und hastig wieder ein, dass ich mich am eigenen Atem verschlucke. Ich kann nicht mehr aufhören zu husten. Vito schaut mich an und lacht, erst zögerlich, dann so laut, dass mein Husten und sein Lachen sich als Echo in der Hochwasserstille zu brechen scheinen. Gerade wenn ich aufhöre zu husten, muss ich selbst lachen und der Husten kommt wieder. Auch Vito kann nicht aufhören. Wir lachen, bis uns die Tränen kommen. Unten die Flut, das Öl, das Treibgut, das sich am Rand riesig aufgeschoben hat, dass wir es selbst von hier oben sehen können. Wir lachen, bis jemand vor uns steht. Vito nimmt einen Zug und bläst den Rauch zur Seite davon. Der Mann steht still und mustert uns über dunkle Tränensäcke hinweg. Sein Kopf ist kahl und mit kleinen, vergrindeten Wunden übersät. Er scheint eine Antwort zu erwarten. »Ich guck nur, was weggeschwommen ist«, sagt Vito. Ach, sagt der Mann. Das blau-beige Muster seines Unterhemds dreht sich mir vor Augen. Ist meine eigene Wohnung, die weggeschwommen ist. Mit allem, was meins war, wenn Sie wissen, was ich meine. Vito zieht wie zufällig das Hosenbein ein Stück hoch, dass seine Prothese zu sehen ist. Der Mann fährt sich müde mit der Hand übers Gesicht. Einen Moment denke ich, dass sein Ärger verflogen ist, aber dann zeigt er auf mich. Und der da? Wir sind Freunde, sage ich und schaue Vito von der Seite an. Du bist aber nicht von hier, sagt der Mann. Wieso? Du redest so fein. Ich rede, wie ich rede, sage ich. Also doch auf Tour, sagt der Mann. Wie auf Tour, frage ich. Ihr ist evakuiert. Ich schaue dem Mann ins Gesicht. Ich starre ihn von unten heraus an. Schweiß steht ihm auf der Stirn. Seine Tränensäcke glänzen. Erst jetzt sehe ich, wie alt er sein muss. Seine Schultern hängen und sein kahler Schädel ist an manchen Stellen fast weiß, ohne Pigment. Er tut mir leid. Ich will nicht, dass er mir leid tut. Weil wir was klauen wollen, lachen wir so laut, damit alle wissen, dass wir da sind, sage ich. Wir lachen alle besoffen und dann gehen wir auf Tour, der Einbeinige und ich. Der Mann hebt beschwichtigend die Hände und geht einige Schritte rückwärts, bis er die Stufen zu den Bänken hinunterstolpert. Mir ist schlecht von der Zigarette und mir ist schlecht von meiner Wut. Als würde ich immer dasselbe Gespräch führen. Die ganze Zeit, die ich hier bin, nur ein Gespräch, egal wovon es handelt, immer kommt der Punkt, wo ich falle und falle. Aber heute bekomme ich etwas zu fassen. Ein Griff wie ein scharfes Ohr, dass ich mich fangen kann und hochziehen. Hier, sage ich zu dem Mann und halte ihm das Päckchen Zigaretten hin. Ich wohne da hinten im Dorf. Mein Vater hat bei der Wismut gearbeitet, bis ihn die ganze Russenscheiße geholt hat. Ich konnte diese Gegend nicht vergessen und ich konnte ihn nicht vergessen. Deshalb sind wir hier. Ich lege Vito die Hand auf den Rücken. Also nehmen Sie schon, sage ich, und hebe das Päckchen ein wenig höher. Ihr seid zwei Vögel, sagt der Mann, aber dann kraucht er doch wieder die Stufen zu uns herauf. Ich rücke näher an Vito heran. Der Mann lässt sich mit einem Seufzer auf die Bank fallen. Er riecht sauer, aber es ist mir egal. Jetzt sitzen wir hier und schauen. Wir sind die, die Caspar David Friedrich nicht gemalt hat. Drei Männer in Betrachtung der Flut.